Was geht, Leute, Mann? Rookie Contest 77, yeah. Zieht euch rein, Mann. Das ist die Thronfolge am Reim, Mann. Ja, Mann, direkt aus dem Norden. Grüße von der Trave. L.A. City, Mann. Zieht euch rein. Setz mit der Z-Cap mit Tech fett an jede Wand. Punkt, Punkt, Komma und ne Flamme hinten dran. Wir sind die Burner aus dem flachen Land. Yeah, yeah, B-Boys, Germany. Yeah, yeah, Profit Boys, Lübeck City. Alle kaufen ein bei www.77store.de oder schicken ihre Rookie-LP. Doch eines ist klar, wo ich am Ende stehe. Auf das 1 nehme meinem Homie. Wir sind das erste Mal dabei, keine Ausrede, sondern gleich ne Warnung. Du kommst mit Erfahrung wie mit 30 Style. Direkt aus Lübeck City hast geteilt, dann Auto für die Stufen Jungs aus dem Norden. Außen Norden, außen Norden, außen Norden. Außen Norden kommen die zwei, wer sind diese Typen da? Seien so chillig und relaxed, esse die zwei Tonfolger. Machen es zum ersten Mal, sind die Burner, ist doch klar. Weiß sagen wir was ab, bei 77 und dem Superstar. Rocken seit dem Jahr zusammen, chillig als Tonfolger-Crew. Stylisch wie ein Lieber, mit Schweißband, Headcap und Nike-Schuh. Sind jetzt mit den 20, okay, und seit über 10 Jahren. Seit der 5. Klasse, als das Leben noch bequem war. Bilder malen, Texte schreiben, bisschen kiffen, ja, ja. Es hat sich nichts geändert, typisch Hip-Hop, bla bla. Ich drück mein Fat Cap auf meine Montana-Can. Alle sollen es sehen, ich gehöre zum Tonfolger-Clan. Pumpt die ganze City mit einer Krone und den Initialen CF online, keiner weiß, dass wir es waren. Abgefahren, Bock auf Mookie, Mucke, Bocker, fetten Style. Ja, die Klick für die smoothen Jungs aus dem Norden. Komm schon und genieß den Beat. Chill mit Weed, ist so sweet. Komm schon und genieß den Beat. Wir sind so heiß, hier kommt der Beweis. In Form von einem Text auf dem Beat. Wenn es uns zum 77 Rookie Contest zieht, schnapp dir deine Maus und klicke auf das Tonfolgerlied. 10 Punkte Remix, so lauter wenn noch euer Fazit. 10 Punkte für den Style, 10 Punkte für den Flow. Hat endet, der heißeste Flow. Kommt direkt aus L.A., L.A., yeah, yeah. Lübeck als Stadt, der seid die alle platt. What? What? Wir werden über die Beats gleiten und euch zeigen, wie die Titan ihre Texte schreiben. Wenn sich die Geister scheiden zu den breiten Zeiten, wenn sich meine Lungen weiten, sagen wir nein zu streiten, ja zu fighten. Kreative Seiten werden wir verbreiten, zu beneiden sind die beiden, wenn sie ihren Shit gleich im Scheiben schneiden und ihn vor euch zubereiten. Yeah, Leute, das war unser Track. Ja, Mann, Peace an alle Hip-Hop, alle Writer, B-Boys, DJs und den ganzen Rest der Sippe. Ja, Mann, votet für die Thronfolger.